Es war aber ein Mann von Ramatheim, ein Zufit vom Gebirge Ephraim, namens Elkanah, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimit. Der hatte zwei Frauen, die eine hieß Hannah, die zweite Peninnah. Peninnah besaß Kinder, Hannah aber nicht. Dieser Mann zog Jahr für Jahr von seinem Wohnort aus hinauf, um vor Jahwe der Heerscharen in Silo zu beten und zu opfern. Dort waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinehas, als Priester Jahwes. Jedes Mal nun, wenn Elkanah opferte, gab er seinem Weibe Peninnah und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile. Aber auch Hannah gab er nur einen Anteil, ungeachtet er sie lieber hatte, Jahwe aber hatte ihren Mutterschoß verschlossen. Ihre Nebenbuhlerin dagegen erging sich in kränkenden Reden gegen sie, um sie zum Zorne zu reizen, weil Jahwe ihren Schoß verschlossen hatte. So benahm sie sich Jahr für Jahr, so oft sie zum Hause Jahwes hinaufzogen, kränkte sie jene. Da weinte sie und aß nicht. Aber ihr Mann Elkanah fragte sie, Hannah, warum weinst du und issest nicht und warum bist du so verstimmt? Bin ich dir nicht mehr wert, als 10 Söhne? Als sie nun einst in Silo gegessen und getrunken hatten, erhob sich Hannah und trat vor Jahwe, während Eli, der Priester, auf einem Stuhl an dem Türpfosten des Jahwe-Tempels saß. Da betete sie denn in ihrer Betrübnis zu Jahwe unter vielen Tränen und set folgendes Gelübde, Jahwe der Herrscharen. Wenn du dich um das Elend deiner Magd bekümmerst und meiner gedenkst und deiner Magd nicht vergissest, indem du deiner Magd einen männlichen Spross schenkst, so will ich ihn Jahwe übergeben für sein ganzes Leben, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun so lange vor Jahwe betete, wobei Eli ihren Mund beobachtete, Hannah redete nämlich leise, nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht, kam Eli auf den Gedanken, sie sei trunken. So sagte er denn zu ihr, wie lange willst du dich trunken erzeigen? Schüttle deinen Rausch von dir ab. Hannah entgegnete, nein, mein Herr, ich bin ein unglückliches Weib, Wein und berauschendes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor Jahwe ausgeschüttet. Achte deine Magd nicht für eine Nichtswürdige, denn nur infolge meines großen Kummers und meiner Traurigkeit habe ich bisher geredet. Eli erwiderte, geh in Frieden, der Gott Israels wird dir gewähren, was du von ihm erbeten hast. Sie sprach, möge deine Magd deine Huld gewinnen. Damit ging das Weib ihres Weges und aß und war nicht mehr niedergeschlagen. Am andern Morgen früh verrichteten sie ihre Andacht vor Jahwe und kehrten dann heim nach Rama. Als dann Elkanah seinem Weibe Hannah beiwohnte, da gedachte Jahwe ihrer, und als das Jahr um war, war Hannah schwanger gewesen und hatte einen Sohn geboren. Den nannte sie Samuel, denn, sagte sie, von Gott habe ich ihn erbeten. Als sodann jener Elkanah mit seiner ganzen Familie hinaufzog, um Jahwe sein jährliches Opfer und was er gelobt hatte, darzubringen, ging Hannah nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Manne, erst wann der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn hinbringen, dass er vor Jahwe erscheine und für immer dort bleibe. Elkanah, ihr Mann, erwiderte ihr, tue, was du für gut hältst, bleibe zurück, bis du ihn entwöhnt hast. Jahwe gebe nur, dass dein Wort wahr werde. So blieb das Weib zurück und säugte ihren Sohn bis zu seiner Entwöhnung. Als sie ihn dann entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf und dazu ein dreijähriges Rind, ein Efamehl und einen Schlauch Wein, so brachte sie ihn in den Tempel Jahwes nach Silo. Da schlachtete man das Rind und die Mutter des Knaben begab sich samt dem Knaben zu Eli. Darauf sprach sie, mit Vergunst, mein Herr. So wahr du lebst, mein Herr, ich bin das Weib, das hier bei dir gestanden hat, um zu Jahwe zu beten. Um diesen Knaben betete ich, und Jahwe hat mir die Bitte gewährt, die ich an ihn richtete. So habe denn auch ich ihm Jahwe geliehen, solang er lebt, sei er Jahwe geliehen. So ließ sie ihn denn dort vor Jahwe.